da alle kommen? Ja. Wie geht's dir denn? Jetzt. Ja? Oh, es ist Sommer, wa? Es ist Sommer, Digga. Ja. Hast du Bock, ein bisschen Party zu machen? Na, komm, los, lass feiern, Mann. Geil, Alter, warte. Heute hatte ich Lara, morgen kommt Doreen.